Gedicht 4 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hoher Gedichte, anmutvoller Sänger, Paläste rufen dir, wo sich die Reigen der Tänzer lösen, um nur zu erlauschen, was dir von liebevoller Lippe quillt. Und du hebst dieser Pforte Riegel auf, die zu geringe sind für deine Hand, und du kannst es erdenken und ertragen, die Töne unbemerkt vor meiner Tür in Falten goldner Fülle hinzugießen? Blick auf und sieh, die Fenster sind zerbrochen, im Dache nisten Kauz und Fledermaus. Und wieder deine Laute zirpt mein Heimchen. Still, ruf kein Echo wach, dass dir's die Öde noch stärker zeige. Drin ist eine Stimme, die weint, gleich wie du singst, allein verloren. Ende von Gedicht 4.